Zu meinem 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung richtete der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Russlands, Zhirinowski, am 15. April an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunsch-Telegramm. Er schrieb, Kim Il-sung habe das Fundament für die Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern gelegt, die sich unter den neuen historischen Bedingungen für den Frieden und die Sicherheit in der asiatisch-pazifischen Region günstig entwickeln. Dann wünschte er zum nationalen Festtag der DVJK, dass Genosse Kim Jong-un, die Partei der Arbeit Koreas und die Werktätigen der DVJK in allen Gebieten des Lebens Fortschritte erzielen werden. Er hoffte, dass auf der koreanischen Halbinsel dauerhaft der Frieden erhalten bleibt, dass alle Familien der DVJK glücklich werden und dass sich die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen den beiden Ländern weiter vertiefen werden.